وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Und es werden ihnen die bösen Taten, die sie vollbracht haben, klar. Und es umschließt sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Und es wird gesagt, heute werden wir euch vergessen, wie ihr die Begegnung mit diesem eurem Tag vergessen habt. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer, und ihr werdet keine Helfer haben. Dies ist dafür, dass ihr euch über Allahs Zeichen lustig machtet und dass euch das diesseitige Leben täuschte. Heute werden sie nicht mehr aus ihm herausgebracht, und es wird ihnen keine Gnade mehr erwiesen. So gehört alles Lob Allah, dem Herrn der Himmel und dem Herrn der Erde, dem Herrn der Weltenbewohner. Ihm gehört die Oberhoheit in den Himmeln und auf der Erde, und er ist der Allmächtige und Allweise.